Sofort in einigen Bundesländern öffentlich genannt. Darauf haben sich 8 von 16 Ländern geeinigt. Auch Hessen gehört dazu. Nur mit zuverlässigen Inhaltsangaben auf den Packungen könne der Verbraucher.